WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, die kleine Verspätung bitten wir zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Carla. 52. Guten Morgen. Hallöchen, Domian. Ja, hallo. Carla, weswegen hast du angerufen? Oder weswegen rufst du an? Es geht um die Selbsttötung, den Selbstmord meiner Mutter. Mhm. Wobei ich allein das Wort schon einfach nicht mehr zeitgemäß finde. Selbstmord finde ich auch nicht zeitgemäß, aber Selbsttötung kann man ja sagen, oder? Ja. Ja. Denke ich, das ist viel passender. Absolut, absolut. Das andere ist eine Wertung. Ja, naja, ich denke, den Selbstmord, das ist eher eine kirchengemachte Sache. Das sehe ich genauso. Wann hat deine Mutter sich das Leben genommen? 16. Dezember, 17. Dezember, so genau weiß man das nicht. Im letzten Jahr? Ja. Wie alt ist sie geworden? Meine Mutter ist 78 geworden. Also wäre jetzt im Januar 78 geworden. Ja. Wie hat deine Mutter sich das Leben genommen? Meine Mutter hat sich eine Tüte über den Kopf gezogen. Oh. Ich nehme an, dass sie vorher Tabletten genommen hat. Also eine Plastiktüte über den Kopf? Ja. Und dann die Plastiktüte zugeschnürt, oder wie? Das weiß ich nicht, ich habe sie nicht gefunden. Sie ist in der Plastiktüte? Meine Schwester hat sie leider gefunden. Aber ich denke, dass sie die zumindest einen Schal oder was drum gewickelt hatte. Sonst funktioniert das ja nicht. Ja, ich wundere mich, Menschen, die das tun, dass die dann in ihrer Todespanik nicht die Tüte wieder vom Kopf runterreißen, wenn sie ersticken. Ja, die Sache ist die, also ich bin Asthmatikerin. Mhm. Und wir haben Asthmaanfall schon mal fast gestorben. Mhm. Und ich hatte mich mit meiner Mutter damals, sehr logisch macht man, darüber unterhalten. Und sie hat immer gesagt, oder sie hat dann damals gesagt, das kann sie sich nur schlimm vorstellen. Und ich habe gesagt, nee, also das ist nicht schlimm. Man kriegt ja einfach keine Luft mehr und irgendwann gehen dir die Lichter aus und dann kriegst du danach nichts mehr mit. Und so hat sie sich das dann vielleicht auch ausgemalt für sich selbst. Ich nehme stark an, dass das der Entschluss war, warum sie das jetzt letztendlich so gemacht hat. Als deine Schwester sie gefunden hat, was für ein Anblick hat sich ihr geboten? Meine Mutter lag in ihrem Bett und war zugedeckt, also auch nicht aufgestrampelt. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass sie vermutlich zusätzlich Tabletten genommen hat. Sie lag im Bett mit der Plastiktüte über dem Kopf und war ganz ruhig. Also es schien so, dass sie nicht gestrampelt oder sich gewehrt hat. Nun, ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das eine Schutzbehauptung ist, dass unsere Schwester uns das einfach ersparen will. Mhm. So ganz kann ich es mir nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin damals dann auch im Treppenhaus gefunden worden. Nach deinem Asthmaanfall? Ja, genau, genau. Und ich lag halt einfach nur auf der Treppe. Mhm. Warum hat deine Mutter sich das Leben genommen? Meine Mutter war schwer depressiv. Ja. War sie in Behandlung? Das war sie. Aber sie hat auch Medikamente. Ich sag mal, mit den Tabletten an sich ist sie so auch nicht wirklich klargekommen. Mhm. Sie hat sich immer gefühlt dann wie in Watte gepackt, wie in einem wie im Nebel oder so. Wie lange hat deine Mutter an dieser schweren Erkrankung gelitten? Ganz, ganz lange. Also mein Vater ist früh krank geworden, der war herzkrank, ist dann auch leider früh gestorben. Mhm. Und das hat meine Mutter wohl nie so ganz verkraftet. Das heißt, du bist quasi damit aufgewachsen oder deine ganze Jugendzeit und später? Nee, kann man so nicht sagen. Ich selber war 19, als mein Vater gestorben ist. Ach so. Mhm. Ich war immerhin schon 19, aber mein kleiner Bruder war halt doch, der war damals gerade 10. Ja, wie viele Kinder seid ihr? 3? 4. 4 sogar. Mhm. Wir sind vier insgesamt, ja. Das heißt, du hast deine Mutter in Erinnerung von ganz früher, dass sie nicht an Depressionen gelitten hat? Nee, das war eine lebenslustige Frau, trotzdem sie nie wirklich gesund war. Wir haben eine wunderschöne Kindheit gehabt, eine tolle Familie. Hat sie dir denn so in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren mal so Andeutungen gemacht, dass sie lebensmüde ist? Andeutungen? Meine Mutter hat mehrere Selbstmordversuche hinter sich gehabt bis dahin. Also es war nicht wirklich überraschend. Machst du dir irgendwelche Vorwürfe? Das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite sage ich mir, wenn jemand wirklich nicht mehr leben will, dem kann man nicht helfen. Der findet einen Weg. Das finde ich auch. Das glaube ich auch. Ich finde es immer so menschlich, allzu menschlich, wenn man sich als Angehöriger Vorwürfe macht. Das machen ja die meisten. Aus dem Trauerschmerz heraus. Aber im Grunde hast du völlig recht. Wenn jemand es wirklich will, aus tiefstem Herzen davon überzeugt ist, nicht mehr leben zu wollen, wird er einen Weg finden. Immer. Ja. Wie geht es dir denn? Was ich nicht so ganz verstehe bei der Geschichte. Also erstmal, meine Mutter hat natürlich keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Das hätte sie auch schreiben sollen. Es war allen klar letztendlich, warum sie es tut. Ja. Wie geht es dir denn jetzt heute nach einigen Monaten, nachdem das passiert ist? Ja, das ist eigentlich, bin sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich mir, eben, wenn jemand gehen will, dann kann man ihm nicht helfen. Und auf der anderen Seite hatte ich ihr meine Hilfe angeboten, weil es für sie das Alleinsein sehr schwierig war. Also, wie war denn euer Kontakt? Also zwischen mir und meiner Mutter war der Kontakt nicht so wirklich besonders. Ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, sage ich mal, oder war zumindest mal das schwarze Schaf der Familie. Wir hatten uns zwar schon Jahre vorher ausgesprochen, aber ich sag mal, unter meinen Eskapaden hat meine Mutter ganz besonders gelitten. Mein Vater hat es immer ein bisschen eher verstanden. Was waren das für Eskapaden? Ich bin ganz früh von zu Hause ausgezogen. Ich war ganz früh Nestflüchter. Und das hat sie nie wirklich verkraftet. Und in der Zeit war das ja eher noch tabu, dass man, oder das junge Frauen... Und als Mädchen sowieso. Ja, sowieso, ganz genau. Ja, ich bin mit 16 ausgezogen. Meine Eltern waren dann einverstanden, weil sie mich nicht mehr halten konnten. Das heißt, du hast sie auch gar nicht so oft gesehen oder so oft Kontakt mit ihr gehabt in der letzten Zeit? Das Schlimme ist, im Oktober war ich in ihrer Nähe, also ich wohne 150 Kilometer weg von dem Ort, wo sie gestorben ist, und wollte eigentlich auf dem Heimweg bei ihr vorbeifahren, weil es auf dem Weg lag, und habe dann mitbekommen, dass sie einen depressiven Schub hat. Das ist auch nicht immer ganz einfach zu verkraften, sowas. An dem Tag ging es mir selber schlecht. Ich war im Bayerischen, weil ich eigentlich dort einen Job antreten wollte, das dann doch nicht geklappt hat. Und du hast sie dann nicht besucht? Und das Nein, wäre ich habe sie dann nicht besucht, das wäre das letzte Mal dann gewesen, wenn du sie besucht. Das war meine letzte Chance, Und sowas ist halt, sag ich mal... Wie oft habt ihr denn miteinander telefoniert? Ja, wie oft haben wir miteinander telefoniert? Also einmal im Monat mindestens. Das heißt dann war... Das schon, aber ich sag mal, mit meiner großen Schwester hat sie den meisten und, denke ich, auch den besten Kontakt gehabt. Jetzt hast du mich ja dazu angerufen, zu diesem Thema. Ja. Du wirkst wirklich einerseits so, als hättest du das, was da passiert ist, schon in einer gewissen Weise akzeptiert. Aber es gibt... Ja, das liegt vielleicht auch ein bisschen darin, dass ich bin nicht evangelisch, ich bin Buddhistin. Ich habe also meinen Glauben sehr früh, sag ich mal, gewechselt. Und da denkt man da ja doch ein bisschen anders drüber. Also es ist kein Tabuthema wie in der evangelischen oder katholischen Kirche. Sicher aber findet auch der Buddhismus die Selbsttötung nicht gut. Ja. Aber ist es nicht so stigmatisiert wie im christlichen Glauben? Mit Sicherheit nicht, nein. Was ist der genaue Grund? Man hat dann halt im nächsten Leben ein anderes Karma, sage ich mal. Man hat mehr aufzuarbeiten. Ja. Was ist der genaue Grund deines Anrufes? Der genaue Grund ist eigentlich eben die Geschichte, dass es immer noch in Deutschland um Selbsttötung geht. Ich hatte dann meiner Schwester, um meiner Schwester ein bisschen was abzunehmen, die Einladung zur Beerdigung ausgesprochen für die Leute. Mhm. Und habe da wirklich positive, aber auch absolut negative Erfahrungen gemacht. Also du meinst, dass es in Deutschland um Selbstmord geht? Ein Wellenritt. Geht, ne? Mhm. Ja, von positiv und negativ. Also die Leute haben bei der Trauerfeier sich negativ geäußert? Nein. Als ich davor sie darauf angesprochen habe, ob sie kommen möchten und ob sie wissen, dass meine Mutter gestorben ist. Also ich habe nicht mal gesagt, sie hat sich selbst das Leben genommen, sondern das machte wie ein Lauffeuer die Runde. Und wie haben egal, wen ich angerufen habe, der wusste es schon. Und wie haben die Leute dann am Telefon teilweise reagiert? Ja, dass ihnen das leid tut, dass meine Mutter jetzt in der Hölle wäre. Das haben die so ausgedrückt? Das habe ich also wirklich gesagt bekommen. Das ist unfassbar. Das sagt man einem trauernden Menschen, einer Tochter. Da saß ich, ja gut, ich habe mit denen vielleicht nicht anders gesprochen wie mit dir. Ich bin jemand, der sehr beherrscht sein kann. Mhm. Ja, aber wenn ich trauere. Aber was sind das für Menschen? Selbst wenn, das weiß ich nicht. Selbst wenn ich denke zum Teil doch sehr gläubige Menschen, die in dem Moment einfach nicht nachdenken. Ja, auch wenn es sehr gläubige Menschen sind und dass sie, wenn sie es selbst auch so sehen, so darf man doch nicht einem trauernden Menschen das vor die Füße werfen. Es tut uns leid, dass die Mutter jetzt in der Hölle ist. Auch lieber Domian, man darf so vieles im Leben nicht und trotzdem passiert. Ja, ich weiß. Ja. Aber später dann, wie gesagt, auf der Trauerfeier hat man das dann nicht nochmal thematisiert. Nein. Das war dann auch wieder etwas, was mich auch überrascht hat, dass meine Mutter im Friedenswald beerdigt werden wollte. Mhm. Sagt ihr das was? Im Friedenswald, ja, natürlich, ja, klar. Ja, okay. Wir hatten uns mal darüber unterhalten, weil sie mich wie man sich halt manchmal unterhält. Ich meine, das Leben ist manchmal einfach kurz und ich weiß nicht, wie wir darauf zu sprechen gekommen sind, meine Mutter und ich, was ich mir denn vorstelle. Und ich habe dann gesagt, ach, ich möchte eigentlich nicht auf einem Friedhof beerdigt werden. Ich möchte ganz schlicht im Friedenswald meine Ruhe finden. Und jetzt zu sehen, dass, obwohl wir eigentlich so unterschiedlich waren, doch so viel Parallelen da sind, das ist eigentlich absolut erstaunlich für mich. Also, dass sie das denn auch wollte? Ja. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie zu meinem Vater, der hat ein Urnengrab, dass sie da mit rein gewollt hätte, aber das wollte sie jetzt dann doch nicht. Warum auch immer. Ich meine, wenn der Tod uns verbindet, wenn man daran glaubt, dann braucht man keinen Ort dafür. Ja, das sehe ich genauso. Ja. Liebe Carla, wir haben ein wenig darüber gesprochen und ein klein wenig vielleicht auch dazu beigetragen, dass wir weniger das Wort Selbstmord benutzen als eine Selbsttötung. Das würde mich freuen, ja. Ja, da lege ich hier auch immer sehr großen Wert drauf in der Sendung, dass wir das so ausdrücken. Das ist auch ein Anliegen von mir. Ich danke dir für den Anruf und wünsche dir alles Gute und auch im weiteren Bewältigen dieses doch traurigen Vorfalls, dass du deine Mutter verloren hast, wenn auch alles kompliziert war. Ja. So ist es ja doch etwas sehr Trauriges. Ja. Ich wünsche, das wird auch noch ein Weilchen bleiben. Natürlich, auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Lisa und Lisa ist 32. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, Domian. Grüße dich. Hallo, Lisa. Hallo. Und was geht's bei dir? Ja, also ich möchte gerne erzählen von meiner zerrütteten Ehe. Und zwar, ich habe zwei Jungs, der Ältere ist 4, der Jüngere ist 2. Ich bin jetzt mittlerweile 10 Jahre verheiratet, beziehungsweise 8 Jahre verheiratet, 10 Jahre zusammen. Und also es ist wirklich gar nicht auszuhalten gewesen die ganze Zeit mit Prügel, mit polizeilichen Einsätzen, Drogeneskapaden von ihm, also ziemlich viel. Ihr seid also immer noch verheiratet? Ja. Und ihr seid auch immer noch zusammen? Nein, Gott sei Dank nicht mehr, nein. Also ich habe irgendwann den Absprung geschafft. Ich meine, wann? Wie lange seid ihr getrennt? Also jetzt mittlerweile 1,5 Jahre, die Scheidung läuft auch. Mhm. Also da ist wirklich, also ich bin auch anonym jetzt weggezogen aus der Stadt Recklinghausen und ich bin da jetzt... Warum bist du anonym weggezogen? Ja, weil das war halt eben wirklich gar nicht mehr auszuhalten. Ich meine, er fuhr mir hinterher, also auch wirklich, dass er mich bedroht hat und alles. Ich meine, ich komme aus einem anderen Kulturkreis und da ist es leider Gottes so, dass man dann ja quasi die ganze Familie mit einheiratet. Mhm. Und da ist es dann nicht so einfach, mit zwei Jungs zu fliehen quasi, das weil... Ja. Kommst du aus einem muslimischen Kulturkreis? Genau, richtig. Ja. Mhm. Ja, und die Schwestern, die haben alle Töchter und ich bin die Einzige, die Söhne hat. Mhm. Und das ist was Besonderes und was Gutes. Ja, für die, natürlich, ich meine. Und das heißt, es ist was ganz Schlimmes für die, dass du jetzt quasi ihnen die Söhne entzogen hast. Richtig, ja. Und du hast Angst um Leib und Leben, wenn du, wenn ganz normal bekannt wäre, wo du lebst und wohnst. Genau, genau, also für ihn jetzt, sag ich mal. Also ich meine, er lauerte mir natürlich auch auf öfters und also wirklich polizeiliche Einsätze und. Wurde natürlich leider Gottes oft tragisch, also ein Vorfall auch in der Öffentlichkeit in einer Eisdiele in Recklinghausen auch, dass er mir da wirklich ins Gesicht schlug, weil ich da mit meinen Söhnen und mit meiner auch geschiedenen Schwester dort saß, was sich nicht schickte für ihn und seine Familie. Und er mit seiner Affäre irgendwie unterwegs gewesen ist und sich dann irgendwie beleidigt gefühlt hat, dass jetzt wirklich die Außenwelt auch mitkriegte, dass ich seine Frau bin. Ja. Und, jetzt hast du, hat er dich in der Eisdiele vor allen Leuten ins Gesicht geschlagen. Das war aber das war aber dann schon, nachdem ihr getrennt wart. Richtig. Ja. Richtig. Da gab es doch dann wahrscheinlich Tumult. Wie ging das weiter und wie ging das aus? Ja, also die Sache war so, dass er dann rausging aus der Eisdiele und wir uns dann gegenseitig auch natürlich beschimpften. Ich meine, er hat mich in der Öffentlichkeit geschlagen, vor meinen Kindern auch und auch vor Gästen in der Eisdiele. Und natürlich kam dann hinterher die Polizei und meine Schwester schrie auf, sie nahm meinen Sohn, der Jüngere, der war damals ein halbes Jahr gerade mal. Und also sie schrie auf und dann wirklich der Eisdielenbesitzer, der ihn dann auch verwies aus der Eisdiele und ihm auch direkt ein Hausverbot aussprach. Aber es ging dann, es wurde nicht noch schlimmer, bis die Polizei kam. Nee, Gott sei Dank ist er dann wirklich weggerannt. Ah, ja. Du sagst, in diesen 8 Ehejahren gab es auch viel Gewalt, er hat dich geschlagen. Ja. Wie hat er dich geschlagen? Also oftmals war es auf dem Kopf. Ich muss hinzu sagen, ich habe einen Schlaganfall erlitten und immer wieder auf den Kopf und dann immer wieder mit der Drohung, du weißt, jeder andere Schlag oder jeder weitere Schlag könnte für dich tödlich ausgehen. Du hast einen Schlaganfall erlitten, aber nicht als Folge der Gewalteinwirkung, sondern das war ein Krankheitsvorfall bei dir. Ja, durch den ganzen Stress ausgelöst und durch meine beiden Söhne, weil ich Thrombophilien habe und in der Schwangerschaft musste ich dann halt eben Blutverdünner die ganze Zeit auch spritzen, weil ich sonst die Kinder so nicht im Leib tragen konnte. Ich hatte 4 Fehlgeburten vor meinen 2 lebenden Söhnen und Dann hat der dich immer auf den Kopf geschlagen. Immer wieder. Wohl wissend, dass das für dich vielleicht sogar das Todesurteil sein könnte. Definitiv, ja. Wie oft hat er dich in diesen 8 Jahren so oder gar heftig geschlagen? Also das fing die letzten 4 Jahre an nach dem Tod seiner Mutter, weil ich oft verantwortlich für den Tod der Mutter auch gemacht wurde, weil als wir geheiratet haben, hätte es nicht so sein sollen. Ich bin 2 Jahre fast älter wie er und dann wirklich auch die Schwestern, die mir dann immer vorwarfen, ich sei mit Schuld an dem gebrochenen Herz, dass die Mutter verstarb, weil die Schwester das in irgendeiner Sendung gesehen hatte und dass es tatsächlich nachgewiesen wurde, dass man auch an einem gebrochenen Herzen verstirbt. Mhm. Und ich war jetzt die Schuldige. Mhm. Nochmal meine Frage, wie oft kam das vor, dass er dich geschlagen hat? Oft genug. Also es war wirklich, in den letzten 4 Jahren war es wirklich permanent, selbst in der Schwangerschaft meines jüngeren Sohnes in den Bauch getreten. Kann man sagen, jede Woche ist es passiert? Ja. Ja. Ich wundere mich dann immer, wenn ich solche Geschichten höre, Lisa, dass die Frauen das dann doch noch sehr lange oder über Jahre, in deinem Fall ist das ja auch so, dann bei so einem Mann aushalten. Warum? Ja, die Frage erübrigt sich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz anders aufgewachsen. Ich bin in einem Kulturkreis groß geworden, wo es einfach nur gang und gäbe ist, für den Mann das zu sein, was er sich wünscht. Mhm. Die Frau hat einfach nur für den Mann zu funktionieren. Mhm. Irgendwann durch meine Jungs habe ich tatsächlich an Kraft gewonnen. Mhm. Und auch so, dass ich stark genug war, dass ich irgendwann gesagt habe, mich an meine Familie gewendet habe und gesagt habe, so, ich kann nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Brüder, die liebe ich über alles. Aber du bist selbst doch auch, du bist doch selbst auch Muslima. Genau, richtig. Ja. Das heißt, du bist letztendlich durch deinen Kulturkreis, so wie du es jetzt gerade ausgedrückt hast, so trainiert, dass man sich dem Mann so unterordnet und dass man auch letztendlich bis zu einem gewissen Grad bereit ist, auch diese Gewalt hinzunehmen, die einer Frau angetan wird. Ja, auch, ja. Bis man irgendwann aufwacht, so wie du auch. Und irgendwann war das maßvoll. Dank meiner Familie. Dank der Familie und deiner Söhne. Ja, ja, genau. Und meine Söhne natürlich. Und wie gesagt, dank meiner Brüder, meiner Schwestern, die wirklich immer zu mir gehalten haben, auch meine Mutter. Durch den Tod vom Vater haben wir natürlich auch nicht so mit der ganzen Familie, also sind wir quasi abgeschottet gewesen und wir so ein bisschen auch integriert, sag ich mal, in der deutschen Kultur und somit dann halt eben auch so, dass meine Brüder, sag ich mal, ein bisschen offener für solche Sachen waren und mich als Schwester direkt aufgefangen haben und gesagt haben, das geht natürlich nicht. Aber das heißt ja für dich jetzt, dass du ein Leben quasi einmal in, wie du es gerade gesagt hast, in der Anonymität und irgendwie auch permanent in der Angst leben musst. Ja, ja. Wie lebt es sich so? Ich stelle mir das sehr, sehr schlimm vor. Also ich bin ganz ehrlich, es ist schrecklich, wenn man morgens die Kinder vielleicht auch in die Kita bringen muss und dann guckt man erstmal rechts, links, weil ich meine, man arbeitet ja irgendwo auch noch ein bisschen und da ist das dann auch wirklich irgendwie im Gedanken, so was könnte passieren, weil ich meine, er hat auch schon versucht, den Älteren mitzunehmen, beziehungsweise per Polizeieinsatz wurde er bei der Schwester rausgeholt, die ihn auch versteckte, wie so oft auch die Affären und alles und also wirklich die Familie war komplett involviert. Die waren komplett alle, also wirklich alle wussten Bescheid, was da los ist. Was glaubst du, wie lange, du kennst ihn gut, du kennst die Familie gut, du kennst den Kulturkreis gut. Was glaubst du, wie lange es noch dauern wird, bis er und die Familie das akzeptieren? Also ich bin ehrlich, ich denke, akzeptieren werden die es nicht, dadurch, dass ihm auch die Abschiebung droht. Wie weit die jetzt da sind, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich denke, das wird nicht alles sein, dass er das jetzt nicht auf sich sitzen lässt, einfach mal eben. Das definitiv nicht. Also das heißt, du hast eine Zukunft, du und deine Kinder, ihr habt eine Zukunft vor euch, die über viele Jahre noch angespannt sein wird und angstbesessen sein wird. Ja. Du bist anonymisiert, das heißt, du bist in eine andere Stadt, in einen anderen Ort gegangen. Das bedeutet ja für dich auch, was ich mir auch wiederum sehr schwer vorstelle, du musst dir neue Bekannte, neue Freunde suchen. Du musst vorsichtig sein, was du sagst, damit vielleicht doch nicht irgendjemand irgendwas durchsickern lässt und so weiter. Genau, also mit Freunde suchen, das ist schon mal gar nicht. Also wenn, dann wirklich hat man die Familie um sich. Mhm. Ansonsten wirklich mit Freunden, neue Freunde suchen. Also ich bin auch so, dass ich ungerne, also quasi darüber erzähle, aber irgendwo muss es mal raus. Mhm. Und ich bin auch wirklich absichtlich an die Öffentlichkeit gegangen, weil ich es widerlich finde, wie Frauen auch benutzt werden, um in Deutschland bleiben zu können und wirklich mit Gefühlen anderer und das Leben anderer gespielt wird und in unserer Gesellschaft das gar nicht, sag ich mal jetzt, auch wirklich sichtbar ist, sondern das tatsächlich in Häusern passiert oder im Haushalt. Ja, ich kann dir sagen, woran das liegt. Das liegt daran, dass über Jahre das auch von der deutschen Gesellschaft, auch von den Intellektuellen, von den Linken verschwiegen wurde. Weil in dem Moment, wo man das thematisierte, wurde man gleich, was natürlich völliger Schwachsinn ist, und man wurde gleich als ausländerfeindlich dargestellt, wenn man das thematisierte. Aber das ist natürlich absoluter Unsinn, denn hier geschieht ja massives, elementares Unrecht. Jetzt in diesem Fall, in den meisten Fällen, das Unrecht, das den Frauen angetan wird. Und das muss thematisiert werden. Und das muss hier auch in die deutsche Öffentlichkeit. Das sehe ich genauso. Definitiv. Und das war für mich so der Drang, ganz ehrlich, weil ich meine, bei uns sind es ja dann noch andere Dinge, dass einem versucht wird, dann das Kind zu entreißen. Das sind ja für mich, ich meine, ich hatte 4 Fehlgeburten. Jede Frau, die eine Fehlgeburt hinter sich hat, weiß, was das bedeutet. Mhm. Und dann tatsächlich versucht wird, der Sohn jemanden aus dem Schoß entrissen zu werden. Also das ist für mich wirklich unglaublich. Und das zweite Kind, das wird gar nicht erst gesehen. Er wird sogar übelst beschimpft als Bastard und von seinem eigenen Vater sogar oder von den Tanten auch, dass die den gar nicht haben wollen, also, weil er schließlich gezeugt wurde in dem Jahr, wo die Mutter verstarb. Und diesen Bastard möchten die gar nicht erst haben. Nicht zu argumentieren, das ist ja absurd. Definitiv. Ja absurd. Also es ist tatsächlich so, leider Gottes. Ja. Ich meine. Also Lisa, wir haben jetzt mal einen Einblick genommen, dank dir, in dein Schicksal, in dein schweres Schicksal. Ich habe gerade noch eine Idee. Ich möchte mal vorschlagen, dass wir dich nochmal zurückrufen. Vielleicht können wir sogar noch die eine oder andere Anlaufstelle, gerade für solche Fälle, wir sind ja ganz gut ausgestattet, noch an die Hand geben. Ja, gerne. Gerne. Dann legst du bitte auf und Sabine, meine Psychologin, ruft dich gleich an. Prima. Alles Gute, trotz allem viel Kraft für dich und deine beiden Kinder und hoffentlich danke, Domian. Ein gesundes und ein gutes Leben, damit nichts Schlimmes passiert. Hoffe ich doch. Liebe Lisa, alles Gute. Dankeschön. Tschüss, wir melden uns gleich. Tschüss. So, liebe Leute, 1:27 haben wir, 1:28 gleich. Und morgen ist Themennacht. Morgen ist Themennacht und das Thema morgen heißt für immer zerstritten. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die mit jemandem tief zerstritten sind, ohne Hoffnung auf Versöhnung. Zum Beispiel mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit dem Ex-Partner. Gerade haben wir schon so ein trauriges Beispiel gehört. Oder mit einem Arbeitskollegen, mit dem Ex-Freund oder mit dem besten Freund vielleicht, wie auch immer. Was ist passiert? Erzählt uns, was genau geschehen ist, warum es zu diesem Streit gekommen ist und warum diese schlimme Zerwürfnis. Für immer zerstritten, das ist das Thema morgen. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, dann meldet euch doch bitte an unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind ab 0 Uhr kostenfrei für euch die Leitungen geschaltet. Für immer zerstritten, unser Thema morgen. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich auf die Janine und die ist 36. Guten Morgen, Janine. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Janine. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um das Thema Hochwasser. Ach. Ja. Genau. Von wo rufst du an, genau? Von Aachen in Sachsen-Anhalt in der Nähe von Dessau. Ja. Hast du das gesagt? Ja, natürlich. Dessau, Magdeburg, die Ecke. Genau. Ja, natürlich. Wie ist die Situation bei euch in eurem Ort? Also heute wurde Katastrophenalarm um 12 ausgelöst. Mhm. Es ist sehr kritisch. Mhm. War es eigentlich schon die ganzen Tage, aber Landkreis war halt momentan stimmberechtigt und konnte erst Katastrophenalarm ab einem Pegelstand von 6 Meter ausrufen. Mhm. Und der wurde heute erreicht. Und seitdem Katastrophenalarm gilt, hat natürlich die Oberhand Minister bei uns. Die ist heute auch 21 Uhr eingerückt. Mhm. Und seitdem übernimmt die das Kommando. Liegt euer Ort auch an der Elbe? Direkt an der Elbe. Direkt an der Elbe. Genau der Knick. An jeder Landkarte siehst du den Knick und da ist Aachen drin. Mhm. Bist du mit deinem Haus, wo du wohnst, auch direkt betroffen? Wir sind alle, komplett Aachen ist betroffen momentan. Also ich wohne circa einen Kilometer weit weg von der Elbe. Mhm. Aber komplett Aachen und kleine Dörfer in der Umgebung sind betroffen. Bei uns ist das Problem, dass unser Deich momentan 7,70 Meter, 75 hoch ist und wir einen Pegelstand erwarten am Freitag von 8,28 Meter. Mhm. Der wurde heute runterkorrigiert, zwar auf 8 Meter, aber es reicht immer noch nicht. Das heißt, wenn das Wasser über den Deich geht, dann ist dein Haus, deine Wohnung auch betroffen? Dann stehen wir 3 Meter unter dem Wasser. Im Moment ist bei dir zu Hause noch alles trocken? Bis auf den Keller, wo das Grundwasser ein bisschen reindrückt, ja. Okay. Ansonsten ist es noch trocken. Hast du dir vor Ort schon ein Bild gemacht? Warst du direkt im Ort heute? Ich war gleich an der Elbe, also ich bin heute von Arbeit gekommen und dadurch, dass wir heute auch ein Go gekriegt haben, dass wir helfen können, sind wir gleich mit Schippe losgezogen und haben Sandsäcke gefüllt und waren vor Ort, also bis vor 2 Stunden war ich da. Ja. Ah ja, also ich hatte gestern einen Anrufer aus Dresden und der beklagte sich ein wenig, dass da keine Koordinierung ist. Der wollte helfen und der wurde hin und her geschoben von Feuerwehr zu Bürgermeisteramt und weiß ich was alles. Das scheint bei euch besser organisiert zu sein. Zumindest jetzt, also nachdem irgendjemand die Verantwortung hatte, lief es dann auch. Dann kam auch die Sandberge, wurden dann hingekippt und dann wurde auch zugeteilt, ja. Das heißt, wie viele Stunden hast du heute mit angefasst? 7. 7 Stunden, na gut, dann bist du aber jetzt auch ganz schön fertig. Das ist ja auch eine anstrengende Arbeit. Hast du denn das schlimme Hochwasser von 2002 war das? Ne? Hast du das auch noch in Erinnerung? Das habe ich noch in Erinnerung. Wie war die Lage da bei euch? Da war so, wie soll ich denn das sagen? Wir kannten es nicht. Also vorher hatten wir sowas noch nicht und da war alles aufgewühlte und unkoordinierte noch. Hm. Jetzt sieht man da, obwohl heutzutage ist es schlimmer eigentlich, die Prognose, aber du bist ruhig und du weißt, was auf dich zukommt. Also ein bisschen hat man gelernt daraus und da sind ja auch Vorkehrungen getroffen worden, nicht optimal, noch nicht optimal, wie ich gelesen und gehört habe. Aber war denn damals euer Haus auch richtig betroffen? Also damals hatten wir 5 Zentimeter und dann wäre der Teich übergeschwappt. Wir hatten aber das Glück, der Pech der anderen, ungefähr 10 Kilometer von uns östlich, ist ein Damm gebrochen. Ach so. Und der hat das ganze Wasser rausgezogen und wir sind mit dem blauen Auge davon gekommen. Hm. Wir hatten da nur ein paar Straßen überschwemmt. Ja. Wie ist denn so die Stimmung unter den Bürgern? Kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Teils. Also die Jugendlichen sind sehr motiviert, muss ich auch immer wieder sagen, die helfen, wo sie nur können. Mhm. Die älteren Leute sind eher ruhig, komischerweise, die sehen das gelassen. Und so mein Alter vielleicht, die haben denn doch schon Angst, weil die Prognosen sind halt relativ schlecht. Noch dazu erwarten wir 2 Scheitelpunkte und wenn der erste Scheitelpunkt den durch haben, dann kommt nochmal das Ganze von Tschechien, was jetzt erst los ist. Genau. Und das wird er dann wahrscheinlich nicht halten. Was ich erschütternd fand heute im Fernsehen, habe ich einiges gesehen, da erzählten dann Bürger, die deren Häuser oder Wohnungen vollkommen zerstört waren oder sind, die hatten keine Versicherung, weil es dafür keine Versicherung gibt. Das heißt, die stehen jetzt vor dem Nichts. Ja. Die hatten sich damals vor 11 Jahren schon verschuldet und hatten das allmählich jetzt abbezahlt und jetzt wieder. Und alles ist weg. Mhm. Nun hat ja unsere Bundeskanzlerin schnelle Hilfe versprochen. Ich weiß aber nicht, wie diese Hilfe verteilt wird und ob die Privatpersonen dann auch irgendwie schnell Geld bekommen. Das weiß ich nicht, aber es wird sicherlich ordentlich geregelt. Davon gehe ich mal aus. Davon gehe ich auch mal aus, weil also das ist ja nicht nur uns, das ist ja ganz bundesweit, wenn man das so sieht. Ich glaube aber fast ja auch nicht, dass die finanziellen Mittel dafür ausreichen, ganz ehrlich. Nee, das glaube ich auch nicht. Das waren gigantische Summen damals, die gebraucht wurden, um das wieder alles herzurichten. Und das war noch bei weitem nicht so extrem wie dieses Jahr. Mhm. Aber die einzige Hoffnung besteht ja darin, dass zumindest die Regenfälle jetzt überall nachlassen, dass es zumindest ein Ende absehbar ist. Das haben wir gehofft, aber für heute Nacht wird bis zu 20 Kubikmeter Wasser in Sachsen-Anhalt erwartet. Zumindest laut Internet gerade, wo ich nochmal geguckt hatte. Nochmal über Regenfälle? Ja. Ach so. Das ist wirklich ganz verrückt. Wir hier in Köln, in Westdeutschland, leben im sonnigen Frühling. Hier ist gar nichts. Und wenn ich dann die Bilder im Fernsehen sehe von euch, das ist ja erschütternd. So weit ist es gar nicht voneinander entfernt und es sind solche unterschiedlichen Welten. Ist richtig. Also es ist echt gut. Das ist Wahnsinn. Noch dazu haben wir das Problem, dass von Dessau die Mulde reindrückt in die Elbe. Mhm. Und der Rückstau von der Saale, von Halle, den haben wir auch noch mit. Mhm. Also wir kommen von allen Ecken, kriegen wir Wasser ab. Mhm. Und wir wissen im Moment ja nicht, wohin. Ich habe heute übrigens auch gelesen, dass man sehr viel an Flutschutzmaßnahmen bauen wollte. Aber dadurch, dass es so viele Bürgerinitiativen gab, die sich dagegen ausgesprochen haben, aus Denkmalschutzgründen, Naturschutzgründen und so weiter, sind ganz viele Maßnahmen noch nicht realisiert worden. Ist das in eurer Gegend genauso? Nee, das ist zumindest ansatzweise genauso, weil wir sind genau ein Naturschutzgebiet, das ist Mittlere Elbe, Naturschutzgebiet. Und da haben natürlich auch Naturschützer gesagt, nein, aber wir hatten eigentlich ein größeres Problem mit den Kompetenzen. Also wir stehen direkt am Breiten Hagen mit dran. Und die haben gesagt, nee, da bis dahin könnt ihr nicht. Und ein Deichabschnitt, der ist circa 1 Kilometer lang, der wurde bis dato nicht erneuert, ist aber auch noch nicht fertig gebaut. Mhm. Und das ist jetzt unser Sorgenkind momentan. Mhm. Allerdings muss ich sagen, dass die Stadt Aachen solche Verbandswände reingebaut haben, teilweise schon in den eigentlich kompletten Deich, der sich vielleicht über 10 Kilometer erstreckt, aber teilweise wurde auch schon was gemacht. So, also ich bin sicher, dass jetzt nach diesem Hochwasser, wenn das zurückgegangen ist, dann wird es schneller vorangehen, um Schlimmeres für die Zukunft dann zu vermeiden. Ich hoffe es. Liebe Jenny, danke dir für den detaillierten Einblick und wünsche dir alles Gute. Und nochmals, ich habe es gestern auch schon gesagt, von dieser Stelle aus alles Gute für alle, die vom Hochwasser in Sachsen, in Thüringen, in Bayern betroffen sind. Vielen Dank für deinen Anruf. Janine, alles danke. Gute. Tschüss. Und es geht weiter mit der Diana. Die Diana ist 28. Guten Morgen, Diana. Hallo, Domian. Hallo, Diana. Hallo. Dein Hallo. Thema, Diana. Ach, das ist schwierig. ich bin seit 11 Jahren in einer festen Beziehung. Mhm. Und seit 3 bis 4 Jahren klappt es einfach nicht mehr so richtig. Im Sexuellen. Du weißt schon wo. Im Sexuellen. Mhm. Ja. Und das ist einfach ein bisschen schade, finde ich persönlich, weil ich ja einfach noch sehr jung bin. Mhm. Ja. Wie, was heißt das? Es klappt nicht mehr so richtig. Was, wie stelle ich mir das vor? Klappt's gar nicht mehr? Sehr selten. Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr selten. Also einmal im Monat, dann habe ich schon Glück. Das heißt, du musst... Ich nehme es jetzt mit so einer optimistischen Phase, weil ich sehr optimistisch denke, aber... Du musst du es einfordern? Wie bitte? Musst du es einfordern? Ja, eigentlich ja. Eigentlich ja. Also es geht kaum von ihm aus? Überhaupt nicht, nee. Also wenn ich mir nicht was... Schönes Überzieher oder sonst was, dann habe ich eigentlich sowieso schon Pest gehabt. Und 11 Jahre, da warst du ja auch sehr jung, als ihr zusammenkamt. Da warst du 17 Jahre alt. Richtig, richtig. Und ist das, ja, da war alles Knicke, ne? Ja. Wie alt ist denn dein Freund? Der ist jetzt 2 Jahre älter als ich, eben. Und Was glaubst du, woran das liegt? Ja, ich habe ein bisschen zugenommen in der letzten Zeit, ne? Was heißt ein bisschen? Wie viel wiegst du? Also, ich hatte vorher, also ich bin 1,63 Meter groß und ich hatte da ungefähr um die 48, 49 Kilo. Mhm. Und jetzt wiege ich schon 67, 68, also fast 10 Kilo mehr als wie damals. Ja. Ist das zurückzuführen ein bisschen auf Frust, dass du dir ein bisschen was anfutterst? Also ich kann es eigentlich gar nicht wirklich sagen. Also bei mir hat es seit ich 14 bin gewankt und geschwankt. Also es war mal dünner, es war mal dicker, es war wieder dünner, es war mal dicker. Ja, aber ich kann es eigentlich nicht wirklich jetzt sagen, ob das jetzt auf Frust ist, aber vielleicht ja. Aber ich glaube mal, daran wird es aber mit Sicherheit nicht alleine liegen, dass du ein paar Pfunde zugenommen hast. Was glaubst du? Was ist los? Hat er vielleicht eine andere? Ja, also ich hatte ja schon vor 2 Jahren rausgefunden, dass da mal was war. Eben. Und das hat mich ziemlich frustriert. Also da bin ich ziemlich... Ja, ich kann es gar nicht beschreiben in Worte, weil das hat mich völlig aus der Bahn geworfen, weil ich das niemals gedacht hätte. Es war klar, dass er eine andere hatte. Ja, das war klar. Er hat das auch zugegeben. Wie lange? Über 6 Monate. Hast du ihn denn jetzt mal ganz offen gefragt? Hier läuft eigentlich wieder was mit irgendjemand anderem? Nee, momentan habe ich ihm das nicht gefragt, weil ich einfach viel zu viel Angst habe, dass irgendwie er sagt, ja, es ist vielleicht wieder irgendwas. Warum hast du denn Angst? Wäre es nicht erleichternd? Warum hast du Angst? Ja, weil der Punkt ist, wir sind beide aus dem gleichen Land, also aus dem gleichen Bundesland. Und es ist eine Sandkastenliebe. Und ich habe einfach Angst, ihn zu verlieren. Und ich weiß allmählich nicht mehr so wirklich, was ich machen soll. Weil, du hast Angst, ihn zu verlieren? Nimmst dann aber in Kauf, dass du zunehmend sehr unglücklich bist. Richtig, absolut richtig erkannt, ja. Du hast Angst, ihn zu verlieren. Jetzt ist die Frage sehr schwer zu beantworten für dich. Ich wollte dich jetzt fragen, was empfindest du noch für ihn? Ja, ich ich persönlich, ich empfinde ziemlich viel noch. Also ich möchte eigentlich bis ans Lebensende noch mit ihm gehen, eben. Also ich würde mal nicht so große Pläne machen, sondern ich würde nicht ans Lebensende denken, sondern jetzt an die Gegenwart. Das ist schwierig, weil wie gesagt, das ist noch nicht lange her, als er mich enttäuscht hatte, ne? Naja gut, aber ihr seid 11 Jahre zusammen und seit 3 oder 4 Jahren läuft es überhaupt nicht mehr gut. Wohnt ihr auch zusammen? Ja, wir wohnen seitdem, wir hatten uns ja in der Schule schon kennengelernt und dann sind wir zusammengekommen eben mit 17 und ja, seitdem sind wir eigentlich wie Pech und Schwefel gewesen eigentlich. Was machst du beruflich? Also ich bin im Beruf Fitnesskauffrau, also das heißt, ich bin im Fitnessstudio tätig, aber ich bin leider nicht so schlank, wie es die Linie verlangt. Und das ist auch nicht schlimm. Also in diesem, also ich sage jetzt auch für alle vielleicht, die draußen sitzen und so, es können viele auch die vielleicht 1, 2, 3 Kilo mehr auf die Hüften haben, gerne sowas machen. Ja, natürlich. Okay, das müssen wir gar nicht jetzt extra erklären. Da hast du natürlich völlig recht. Lass uns über dich reden und über die Situation, die verfahrene Situation. Ja. Also Diana, ich halte das für fatal, sich in Illusionen zu verlieren. Ich möchte gerne bis ans Lebensende mit dem Mann zusammenbleiben, wenn schon seit 3, 4 Jahren das alles irgendwie hakt. Ich würde da wirklich an deine Vernunft appellieren und erstmal den Dingen in die Augen zu schauen, wie sie jetzt sind. Die Dinge so zu sehen, wie sie jetzt sind. Offensichtlich sind die nicht sehr in Ordnung. Offensichtlich ist da vieles schon kaputt oder zerrissen zwischen euch beiden. Und da ist der erste Schritt, dass ihr klar wie erwachsene Menschen miteinander reden müsst, um den Ist-Zustand zu kapieren. Und dann muss man daraus Konsequenzen ziehen. Es hilft nichts, irgendwo anzuklammern an irgendwelchen Träumen. Das macht dich nur unglücklich. Unglücklich bist du jetzt auch schon. Ja, total. Genau, das habe ich gerade auch so gemerkt. Deswegen musst du jetzt wirklich die Flucht nach vorn, auch wenn du Angst davor hast, auch wenn das unter Umständen wehtun könnte. Leben ist Veränderung und Leben ist immer ein Prozess, der im Fluss ist. Und wenn vielleicht eure Zeit jetzt am Ablaufen ist oder vielleicht schon abgelaufen ist, dann muss man das auch lernen zu akzeptieren. Mag wohl sein. Rede mit ihm, was los ist, was er empfindet, ob er mit dir zusammen sein will, ob er eine andere Frau hat. Setzt euch an einen Tisch und redet. Und dann wirst du schon ein bisschen schlauer sein danach. Ja, das habe ich leider bislang immer noch nicht gemacht, ja. Ja, und dann gibt es so verfahrene Situationen, wie du sie jetzt gerade geschildert hast. Da sitzen zwei Leute nebeneinander, die schweigen, die leben alle isoliert in ihrer Welt und dann entsteht Unglück und Traurigkeit und Missmut. Du tust mir wirklich gut. Bitte? Du tust mir wirklich gut. Ist das Ironie jetzt? Nee, das ist wirklich ehrliche Selbsteinschätzung von mir. Mhm. Diana, es ist hart, was du mir jetzt gesagt hast. Wieso? Also es ist echt hart, aber vielleicht ist dieses Harte der erste Weg der Besserung. Ich weiß es nicht. Ich glaube es. Versuche es mal, Diana. Wir können ja gerne auch nochmal miteinander sprechen. Mail uns ganz einfach, dann bist du schneller durch. Vielleicht in ein paar Wochen, wie sich die Lage weiterentwickelt hat bei dir, bei euch. Ja, das wünsche ich auch gern zu wissen. Sollen wir mal so verbleiben, wir beiden? Ja, natürlich, auf jeden Fall gerne. Dann bloß ist es einfach schade, weil ich denke mir, liegt es an meiner Figur, weißt du, weil ich hatte halt eine 36er Konfektionsgröße, ne? Mhm. Das ist halt so der Punkt. Mhm. Und jetzt liege ich bei einer 40er bis 42er. Gut, das kannst du ihn auch fragen zum Beispiel. Das ist ein Teil eures Gespräches. Ja, habe ich ihn noch nie gefragt. Ja. Ne? Also nur zu. Ihr müsst was, ihr müsst wirklich jetzt ran. Ihr müsst reden. Setzt euch hin und sprecht. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Das hoffe ich auch. Ich drücke euch die Daumen. Und wie gesagt, Diana Garnel, können wir in ein paar Wochen nochmal reden und mal sehen, wie es dann, wie die Sache sich entwickelt hat. Ja? Ja, also ich bedanke mich recht herzlich. Sehr, sehr gerne. Für das ganze Gespräch. Und ich wünsche viel. Auf jeden Fall. Ich sehe dich ja und ich winke dir ganz recht herzlich auf jeden Fall. Und vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne und alles Gute. Das hat mir gut getan. Alles Gute wünsche ich. Das hat mir sehr gut getan. Das freut mich, Diana. Alles Gute wünsche ich dir. Ich werde die Gedanken im Auge behalten. Sehr vielen gut. Herzlichen Dank. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Mach's gut. Alles Gute. Tschüss. Zwischendurch noch mal der Hinweis an euch für unser Thema morgen. Das Thema heißt für immer zerstritten und ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die ja mit jemandem tief zerstritten sind, ohne Hoffnung auf Versöhnung. Also man kann ja mit allen möglichen Leuten tief zerstritten sein, mit den Eltern, mit dem Partner, mit den Geschwistern, mit dem Arbeitskollegen, mit dem besten Freund, was auch immer. Erzählt uns, was passiert ist. Und vielleicht kann man ja sogar noch einen gemeinsam vielleicht doch irgendwie überlegen, welchen Ausweg es gibt. Das ist nicht gut auf Dauer, glaube ich, zerstritten zu sein mit Menschen. Aber darüber können wir morgen ja auch dann ausführlicher reden. Also ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder ruft während der Sendung an oder gerne auch vor der Sendung ab 0 Uhr. Für immer zerstritten, unser Thema morgen. Und hier ist Annette. Annette ist 41. Guten Morgen, Annette. Hi. Hallo, Annette. Danke. Annette, was ist dein Thema? Ja, mein Thema, ich greife eigentlich deine erste Anruferin auf. Also mein Thema ist im Prinzip Selbsttötung. Ja. Ich weiß, es ist kein angenehmes Thema, aber auch mich betrifft es. Das heißt, es hat sich in deiner Umgebung auch jemand das Leben genommen? Ja, sogar sehr eine Person, die mir sehr nahe stand, also sogar mein Sohn. Dein Sohn? Ja. Es war jetzt schon 10 Jahre her, aber es ist im Prinzip für mich so wie gestern. Das glaube ich. Wie alt ist dein Sohn geworden? 13, also er war fast 14. Ach, als Kind hat er sich das Leben genommen? Als Teenie. Warum? Ja, warum? Ich weiß es im Grunde genommen, weiß es niemand. Er hat zwar einen Abschiedsbrief geschrieben, da stand dann halt drin, das Leben war schön, Klammer auf, nicht immer. Und er will ein Neues beginnen. Mhm. Im Nachhinein denke ich mir, dass es im Prinzip zum einen das Pubertätsproblem war, zum zweiten halt auch die Schule. Mhm. Na, ich habe Druck gemacht, der Papa hat Druck gemacht. Mhm. Also wir haben alle Druck gemacht und dann, ja, ich weiß es auch nicht. Wie hat dein Sohn sich das Leben genommen? Ach ne, eigentlich ist es ganz furchtbar. Also er hat sich vom Hochhaus gestürzt, also von der 7. Etage ist er im Prinzip runtergesprungen. Ist das das Haus, in dem ihr gewohnt habt? Nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Also ich bin zwar weggezogen, klar, aus dem Bezirk, weil es war für mich ja unerträglich, aber es war schon etwas entfernt, weil wir waren nur ein 5-Geschosser, aber das Haus, was er gewählt hat, waren 10-Geschosser. Und wie ist er in das Haus gekommen? Nach oben? Ja, das weiß ich nicht. Also die Polizei hat damals gesagt, also das Fenster war nicht gesichert und darum konnte er da rausspringen. War das eine Art Flurfenster oder sowas? Ja, war ein Flurfenster. Warum wie auch immer er ins Haus gekommen ist, da unten, darüber ist im Prinzip nicht protokolliert worden. Bei der großen Höhe gehe ich davon aus, dass dein Sohn sofort verstorben war. Nein. Nein, das war ja noch das Schlimme. Also er hat im Grunde genommen ja noch gelebt. Mein Ex-Mann, also mittlerweile ja, also es ist ja alles kaputt gegangen, mein Ex-Mann und ich, wir waren im Kino, er war im Training und sollte dann einer Klassenkameradin noch die Hausaufgaben vorbeibringen, hat er alles auch noch gemacht und ist dann halt wohl da hochgegangen, ist gesprungen und als wir aus dem Kino nach Hause kamen, kurz Zeit später, vielleicht eine halbe Stunde, also wir hatten schon gesucht, stand die Polizei vor der Tür und meinte halt, dass unser Sohn halt im UKB, also hier im Unfallkrankenhaus Marzahn, liegt. Mhm. Wir sind auch sofort hin und also einen Tag später, also am 6. ist er dann halt verstorben. War er nochmal bei Bewusstsein? Nein, leider nicht. Ja, du hast ihn aber dann auf der Intensivstation gesehen. Ja, na klar. Der Geruch bleibt mir heute auch noch an der Nase und die Haut, ist ja klar, ist ja mein Kind, ne? Welcher Geruch? Aus der Intensivstation? Ja, der Geruch des Babys, ne? Also des, ach so, des Kindes. Du das? Ne? Also der Geruch. War er denn sehr, wie verletzt war er durch diesen schweren Sturz? Sagen wir mal so, man kann eigentlich im Nachhinein sagen, dass es gut ist, dass er verstorben ist, weil wenn er überlebt hätte, wäre er im Prinzip, also das Gehirn war im Prinzip komplett geschädigt, also er wäre im Prinzip nicht mehr, wie soll man sagen, also er hätte im Prinzip nicht mehr respektvoll leben können, sagen wir es mal so, genau. War das denn, ich stelle mir auch diesen Anblick sehr schlimm vor, als du ihn dann gesehen hast, mit dieser Schwäche. Das habe ich gar nicht so für voll genommen. Nee. Ich habe halt nur seinen Geruch wahrgenommen und wir wollten ja im Prinzip zwei Tage später war ja der Urlaub geplant und wir wollten ja alle schön nach, naja, halt den Urlaub nach Spanien fliegen. Mhm. Also den Geruch, also den Anblick an sich habe ich nicht mehr so für voll genommen. Mhm. Also er war der Kopf war deformiert, aber bandagiert. Mhm. Mir ist halt nur der Geruch im Gedächtnis geblieben. Das ist ja sonderbar. Gerade in so einer Situation auf einer Intensivstation riecht es ja eigentlich mehr nach Krankenhaus als denn nach dem Menschen. Aber du hast den Geruch deines Sohnes in Erinnerung. Ja, man fühlt ja, man fasst doch sein Kind an, also die Haut, ne, spürt man und man nimmt ihn in den Arm und man riecht. Also es ist ja halt instinktiv. Auch der Mensch, der ja so oberflächlich geworden ist leider, hat ja immer noch diesen Geruchssinn. Ne? Mhm. Und man riecht natürlich total den Geruch des Körpers, und der ist mir sehr in Erinnerung geblieben. War dieser Sohn dein einziges Kind? Ja, leider. Mhm. Also ich bin dann nochmal, also wir haben es nochmal probiert, also ich bin ja auch sehr früh Mama geworden und war ja auch wie deine vorhergehende Gesprächspartnerin, war meine Jugendliebe und wir haben es dann auch nochmal probiert und ich bin auch nochmal schwanger geworden. Leider war es eine Einzelschwangerschaft, somit musst du dann halt vieles entfernt werden. Mhm. Und jetzt habe ich es aufgegeben. Ja. Es ist egal, mit 41, denn ich habe jetzt meinen Hund und meine Katze. Mhm. Und dann ist es jetzt egal. Du hast vorhin gesagt, als du es so ein bisschen erklärt hast, von wegen das Pubertät und da macht man dann Druck wegen der Schule und genau. Und so Sachen. Ich habe mit Carla vorhin auch drüber gesprochen. Welche Vorwürfe hast du dir dann im Nachhinein gemacht? Meine Vorwürfe im Endeffekt waren im Grunde genommen, dass ich ihn im Prinzip an diesem Tag, also wo es passiert ist, extrem ausgemeckert, will ich mal richtig sagen, dass er zum einen mal nicht die Hausaufgaben zu deinen Klassenkameraden gebracht hat und zum anderen mal, dass er mir halt nicht diese Note, Mathe 4, gezeigt hat, diese Testnote zum Unterschreiben. Das erst durchs andere erfahren musste. Das heißt, ihr habt richtig gestritten und du hast ihn ausgeschimpft. Ja, aber und so seid ihr auseinandergegangen. Ja, genau. Ja, genau so sind wir auseinandergegangen. Mhm. Also, und das ist im Prinzip für mich mein totaler Vorwurf. Mhm. Weil er ist dann zwar noch zu seinem Handballtraining gegangen und hat wohl auch noch die Hausaufgaben gebracht, aber genau danach, wo wir, ist er halt, hat er die Macht, ne? Mhm. Sind 10 Jahre vergangen. Sind diese Vorwürfe immer noch da? Ja. Du hast sie nicht verarbeiten können und nicht einordnen können? Nein, also ich war dann auf der Kur gewesen und habe dann auch so eine Physiotherapie begonnen und jeder sagt dann, du bist nicht schuld. Aber natürlich, Mama macht sich immer schuld, weil man hätte es doch sehen können, ne? Also ich hätte doch niemals eigentlich so das Haus verlassen können und da ins Kino gehen können, um mich zu amüsieren. Andererseits haben wir das ja gerade von Carla auch gehört. Die Carla hat einen sehr richtigen Satz gesagt, dass ein Mensch, und ich glaube, das kann man auf Jugendliche oder Kinder vielleicht auch beziehen, die das tief in ihrem Inneren wirklich wollen, dass die einen Weg finden und es irgendwann machen. Dass man selbst als Eltern das nicht so wahrnimmt. Also das habe ich auch schon oft gehört, dass das liebende und gut beobachtende Eltern das nicht wahrgenommen haben. Die schon irgendwas wahrnehmen, klar, das bucht man dann so ab unter Pubertätsprobleme, aber die Dramatik nicht so wahrgenommen haben. Nein, ja, natürlich sagen es auch die Therapeutin und viele andere. Aber man sagt sich ja auch zum Beispiel im Nachhinein, wenn man jetzt darüber nachdenkt, so die Tage vorher, hat man eventuell schon eine Müdigkeit festgestellt von dem Jungen und dass er vielleicht ein bisschen überfordert ist und du bist halt nicht darauf eingegangen, ne? Ja, aber das ist eben im Nachhinein ist man dann viel schlauer, weil man dann noch schärfer sich alles anguckt als im normalen Alltag. Ja. Und im normalen Alltag ist das, glaube ich, verzeihlich, dass man das dann nicht so sieht. Wie trauerst du in all den Jahren? Wie gehst du? Ach, hör mir nur auf. Also die ersten Jahre war im Prinzip für mich, ich bin dann sofort zur Kur gekommen, hat auch jeder gleich bewilligt, also war gar kein Problem. Mhm. Und dann habe ich im Prinzip meine Trauer in der Arbeit bewältigt, mhm. was natürlich total fatal war. Mhm. Weil die Seele und auch der Körper, also ich bin seelisch und auch körperlich total krank geworden. Mhm. Also so krank geworden, dass ich im Prinzip meinen Beruf jetzt immer noch nicht mehr ausüben kann. Ja. Und jetzt mittlerweile ich jetzt auch schon Chime, also mein Mann hat sich von mir auch getrennt. Hat das übrigens, das hast du gerade ja schon angedeutet, hat das mit diesem Unglück zu tun? Ja, na klar. Warum? Also weil jeder, wenn die Familie im Prinzip ja nicht mehr komplett ist mhm. und alles im Prinzip kaputt gegangen ist, versucht ja jeder seinen eigenen Weg zu finden, um das irgendwie so zu verarbeiten mhm. oder auch zu verdrängen. Habt ihr denn euch gegenseitig Vorwürfe gemacht? Nein, das nicht. Wir haben beide versucht, irgendwas nachzuholen, was wir eventuell in der Jugend verpasst haben. Hm. Also wir haben uns ja auch relativ jung kennengelernt. Ihr habt versucht nachzuholen, was ihr in der Jugend verpasst habt? Ja, hm. wir hatten sozusagen, also wie gesagt, er hatte seine Affären und auch ich hatte meine Affären und wir haben Partys gefeiert. Und nachdem der Junge dann verstorben war? Ja, genau. Hm. Wie oft gehst du zum Grab? Ja, jetzt leider nicht mehr so viel. Also zum Anfang war es einmal am Tag. Mhm. Nach einem Jahr war es einmal die Woche. Mhm. Seit 2 Jahren ist es leider so, dass ich, also ich war jetzt seit einem Jahr nicht mehr am Grab. Mhm. Aber ich will heute am 5., also heute Abend will ich auf alle Fälle hingehen. Aber das ist auch irgendwie so ein Verdrängungsmechanismus. Warum willst du unbedingt heute am 5. hingehen? Ja, weil er für mich ja heute verstorben ist. Und ich habe mir extra heute freigenommen, also ich habe jetzt einen neuen Job. Also das ist der 5. Juni ist der Todestag. Ja, also der offizielle ist der 6. Mhm. Aber für mich ist es der 5., weil am 5. ist er Sprung. Ah ja, verstehe. Mhm. Genau. Und da will ich heute mit einem Hund zum Grab und will halt da in Ruhe, mhm. wird im Prinzip, also für mich ganz in Ruhe das machen und da halt was Blümchen hinbringen und halt mich dahin setzen. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, es sind 10 Jahre, das ist sehr lange, ja. aber eigentlich ist es für mich wie ein Wimpernschlag, gar nichts. Ja, ich habe vorhin schon mal erklärt, oder die meisten erkläre ich, das wie vor Christi und nach Christi. Mhm. Also vor Christi, die Zeit verging ganz langsam und man hatte viel Urlaub und viele Erlebnisse mhm. und Party und Arbeit und ach und Freunde, Bekannte, naja, alles, was es halt so gibt. Und danach ist alles so wie Wimpernschlag. Mhm. Also ich war schon überall, jetzt Norwegen, Aserbaidschan, Dänemark, Party, Freunde, mhm. neue Männer. Mhm. Ist alles Annette, ich würde dir gerne etwas vorschlagen, das können wir aber gleich aber noch im Hintergrund vertiefen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja, sagt dir der Begriff Verweis der Eltern was? Ja, na klar. Warst du da schon bei denen? Über Internet, ja. Mhm. Ich höre gute Sachen hier immer von dieser Selbsthilfe. Das ist eine Selbsthilfegruppe. Ich schlage vor, wir vertiefen das gleich im Hintergrund nochmal. Mhm. Dafür bitte ich dich aufzulegen. Möchte dir aber von meiner Seite hier auch nochmal, auch wenn es 10 Jahre her ist, das ist völlig wurscht, genau. mein tiefes Beileid ausdrücken, weil es so unglaublich traurig ist. Ja, danke. Das muss man, da ist auch die Zeit völlig egal. Genau. Lieber Nett, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke. Bis gleich, tschüss. Ja, ciao. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Friedrich Marquardt. Morgen heißt unser Thema für immer zerstritten. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die mit jemandem tief zerstritten sind, ohne Hoffnung auf Versöhnung. Ihr könnt mailen, euch anmelden, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye.